Ah ja, der Panda schläft. Und träumt. Er träumt, er sei ein berühmter, tapferer und gefürchteter Kung-Fu-Kämpfer. Mutig zieht er durchs Land, immer auf der Suche nach würdigen Gegnern. Weil er aber keine findet, macht er ein Päuschen in einem Restaurant. Denn Po, das ist nun mal sein Name, ist ein ziemlich, naja, verfressener Panda-Bär. Jedenfalls entdeckt er dort, also in diesem Restaurant, eine köstliche Nudelsuppe und fiese Gegner. Wie ich sehe, knabberst du gern. Vielleicht knabberst du mal an meiner Faust! Der tapfere Po-Krieger erwidert nichts, denn er hat ja den Mund voll. Er schluckt erst, dann richtet er seinen stahlharten Blick auf den Störenfried. Genug der Worte, lass uns kämpfen. Sein Gegner, ein riesiger Stier, fliegt ungespitzt durchs Dach. Auch dessen Kumpane, die sich alle gleichzeitig auf den Kung-Fu-Helden stürzen, haben gegen Po's Hammerkampfkunst keine Chance. Sie fliehen. Er ist bärenstark! Ein hübsches Häschen klimpert mit den Wimpern und attraktiv. Und der Wirt verbeugt sich dankbar. Wie können wir euch das je entlohnen? Bärenstark zu sein ist unbezahlbar. Genau wie gutes Aussehen. Niemals zuvor war ein Panda so gefürchtet und so geliebt. Selbst die heldenhaftesten Helden Chinas, die furiosen Fünf, neigen ihre Häupter in Ehrerbietung vor diesem großen Meister. Denn im Traum ist alles möglich. Und gemeinsam mit seinen Helden zieht Po weiter. Lass uns mal chillen. Geht klar. Aber das Chillen muss noch warten, denn die Fünf und der Eine stehen den 10.000 Dämonen des Dämonenberges gegenüber. Da gibt es nur noch eines, was wichtiger ist. Po! Hm? Aufstehen! Du kommst zu spät zur Arbeit! Was? Po plumpst aus dem Bett. Überrascht schaut er sich um. Er liegt auf dem Fußboden in seinem Zimmer. Po! Steh auf! Er versucht's. Wie ein großer, dicker Maikäfer liegt er auf dem Rücken und strampelt mit den Beinen. So kommt er nicht hoch. Oh, was machst du denn da oben? Gar nichts. Irgendwann steht er dann endlich auf den Füßen und tapst ans Fenster. Monkey, Mantis, Crane, Viper, Tigress. Das sind seine Helden, die Furiosen Fünf. Fünf kleine Spielzeugfiguren. Los jetzt! Du kommst zu spät zur Arbeit! Komme schon! Po steigt eine schmale Treppe hinunter und landet direkt in einer kleinen, niedrigen Küche. Sie ist so niedrig, dass er sich bücken muss. Entschuldige, Dad. Mit Entschuldigungen kocht man keine Suppe! Pos Vater kann hier aufrecht stehen, denn er ist ein Gänserich. Tja, der Panda-Bär wundert sich darüber auch manchmal. Aber jetzt muss er Gemüse schneiden, denn Pos Vater hat ein kleines Restaurant. Was hast du denn da oben gemacht, dieser ganze Lärm? Auch nichts, ich hatte nur einen verrückten Traum. Wovon denn? Hä? Na, was du geträumt hast. Was ich ich habe geträumt, dass, von Nudeln? Nudeln? Du hast wirklich von Nudeln geträumt? Oh, welch glücklicher Tag! Mein Sohn hatte endlich den Nudeltraum! Du weißt ja nicht, wie lange ich auf diesen Augenblick gewartet habe. Das ist ein Zeichen, Po. Ein Zeichen wofür? Du bist bald so weit, dass ich dir endlich die geheime Zutat meiner Geheimzutatensuppe anvertrauen kann. Und dann wird sich dein Schicksal erfüllen und du wirst das Restaurant übernehmen. Dad, das war nur ein Traum. Nein, das war der Traum. Wir sind Nudelleute. Durch unsere Adern fließt Suppe. Aber Dad, wolltest du denn nie, ich weiß nicht, mal irgendwas anderes machen? Was anderes als Nudeln? Nein, wir haben alle unseren Platz auf dieser Welt. Meiner ist hier und deiner ist... Ich weiß, er ist hier. Nein, er ist an den Tischen 2, 5, 7 und 12. Und immer schön lächeln. Brav tapst Po in die Gaststube und serviert die Geheimzutaten-Nudelsuppe. Aber seine Gedanken sind woanders. Immer wieder blickt er hinaus und hinauf zum Gipfel des Berges, der das kleine Dorf überragt. Dort oben liegt der Jadepalast. Umgeben von einer hohen Mauer ist er das Zentrum der Kung-Fu-Kampfkunst. Zwischen den Häusern der Bediensteten, der Lehrer und der Schüler steht er auf einem großen Platz. Ein jadegrünes, mit Gold verziertes, herrliches Gebäude. Bewacht von zwei gewaltigen, goldenen Drachenskulpturen, ragt sein Pagodendach in den Himmel. Auf dem Übungsplatz, im Schatten des Palastes, trainieren die echten furiosen Fünf. Sie zeigen ihrem Meister Shifu ihr Können. Gut gemacht, meine Schüler. Aber seine Schüler waren ganz und gar nicht gut. Jedenfalls in Shifus Augen. Falls ihr die Absicht hattet, mich zu enttäuschen. Allerdings gelingt es fast nie jemandem, den kleinen, genialen Kung-Fu-Meister zufriedenzustellen. Tigress, du musst wilder werden. Monkey, mehr Tempo. Crane, mehr Höhe. Viper, Geschicklichkeit. Mantis, Meister Shifu. Was? Seng, eine Palastgans, landet auf dem Übungsplatz. Es ist wegen Meister Oogway. Er wünscht, euch zu sehen. Was Oogway wünscht, ist Shifu Befehl. Denn Oogway war einst sein Lehrmeister. Die beiden eilen hinauf in den Palast. Meister Oogway, ihr habt mich gerufen. Stimmt etwas nicht? Langsam schiebt sich ein langer Schildkrötenhals aus seinem Panzer. Das ist Meister Oogway. Er ist eine Schildkröte. Und zwar eine uralte. Warum muss etwas nicht stimmen, wenn ich meinen alten Freund zu sehen wünsche? Dann ist alles in Ordnung. Nun, das habe ich nicht gesagt. Ich hatte eine Vision. Tai Lung wird zurückkehren. Das ist absolut unmöglich. Ihr sitzt im Gefängnis. Es ist überhaupt nichts unmöglich. Zeng! Flieg zum Shogun-Gefängnis, sag ihnen, sie sollen die Waffen verdoppeln, einfach alles verdoppeln. Tai Lung wird dieses Gefängnis nie mehr verlassen. Ja, Meister Shifu. Seng flattert augenblicklich los. Shifu läuft nervös auf und ab, aber sein alter Meister beruhigt ihn. Oft begegnet man seinem Schicksal auf eben jener Straße, die man einschlägt, um es zu vermeiden. Er führt Shifu zum Mondbecken, einem kleinen Teich in der Mitte der hohen Halle, und fährt mit dem Finger durch das Wasser. Dein Verstand ist wie dieses Wasser hier, mein Freund. Wenn es aufgewühlt ist, wird es schwer, etwas zu erkennen. Wenn du aber zulässt, dass es sich beruhigt, liegt die Antwort klar vor deinen Augen. Das Wasser beruhigt sich und spiegelt einen goldenen Drachen wider, der hoch oben unter der hölzernen Kuppel der Halle schwebt. In seinem Maul hält er eine Pergamentrolle. Die Drachenrolle. Es ist Zeit. Aber wer ist würdig, dass man ihm das Geheimnis grenzenloser Macht anvertraut, um der Drachenkrieger zu werden? Ich weiß es nicht. Schon bald werden unten im Dorf Plakate aufgehängt. Auch im Nudelrestaurant von Kos Vater. Auf dem Plakat sind die furiosen Fünf abgebildet. Pos Kung-Fu-Helden. Natürlich lässt der sofort alles stehen und liegen, liest was? Und strahlt übers ganze Gesicht. Oh, Meister Oogway erwählt den Drachenkrieger. Heute! Aufgeregt rennt er von Tisch zu Tisch und schiebt die Gäste ins Freie. Leute, los, auf zum Jadepalast. Einer der Fünf bekommt heute die Drachenrolle. Seit 1000 Jahren warten wir darauf. Nehmt die Schüsseln einfach mit. Das ist der größte Tag in der Geschichte des Kung-Fu. Oh, wo willst du hin? In den Jadepalast? Aber du hast deinen Nudelwagen vergessen. Das ganze Tal wird dort sein und du wirst jedem einzelnen von ihnen unsere Nudeln verkaufen. Nudeln verkaufen? Aber Dad, naja, weißt du, ich hatte gedacht, ich könnte vielleicht... Ja? Ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht könnte ich... Aha. Ich könnte vielleicht auch Reisfladen verkaufen. Die werden doch sonst schlecht. Das ist mein Sohn. Ich hab dir ja gesagt, der Traum ist ein Zeichen. Ja, ich bin froh, dass ich den hatte. Mit dem Nudelwagen trabt der dicke Panda-Bär los. Er ist einer der Letzten. Die meisten Dorfbewohner sind schon unterwegs. Es ist ein richtiges Volksfest. Schließlich will jeder sehen, wer der große Kung-Fu-Kämpfer sein wird. Tapfer schiebt, zerrt und keucht Po hinter den anderen her. Aber wie soll er die vielen, vielen Stufen hinauf zum Palast mit dem Nudelwagen schaffen? Schließlich gibt er auf. Er lässt den Nudelwagen stehen und keucht ohne den Wagen weiter. Komm schon, du. Gleich geschafft. Mit letzter Kraft kommt er oben an. Auf dem Bauch schiebt er sich über die letzte Stufe und... Oh nein! Die Palasttore schließen sich. Wartet doch! Wartet! Ja, nein, nicht! Ah! Der Eingang ist versperrt. Hey! Mach das Tor auf! Hinter der Mauer, auf dem großen Platz am Fuße des Palastes, drängen sich die Dorfbewohner um die Kampfarena. Hier werden die 5 berühmtesten Kung-Fu-Kämpfer ihr Können zeigen. Alle sind aufgeregt, natürlich auch Shifu, ihr Lehrer. Aber er versucht, sich zu beherrschen. Heute ist ein historischer Tag, nicht wahr, Meister Oogway? Ja, und einer, von dem ich fürchtete, ihn nicht mehr zu erleben. Sind deine Schüler bereit? Ja, Meister Oogway. Eins solltest du wissen, alter Freund. Wen auch immer ich erwähle, er wird nicht nur dem Tal Frieden bringen, sondern auch dir. Dann ist es endlich soweit. Lass das Turnier beginnen! Po späht zwischen den Holzplanken des Tores hindurch. Bürger des Tals des Friedens! Na komm schon! Es ist mir eine große Ehre, euch vorstellen zu dürfen! Die Tigerdame, Tigress, die Schlange, Viper, der Kranich, Crane, der Affe, Monkey, der Kleinste. Mantis. Er ist eine Gottesanbeterin. Die furiosen Fische! Die Schwerkraft scheint für sie nicht zu gelten. Mühelos springen sie in die Luft, so hoch, dass die Zuschauer sie kaum noch sehen. Selbst die Schlange stößt sich so kräftig ab, dass sie einem Vogel Konkurrenz machen könnte. Kämpfer, macht euch bereit! Kämpfer. Ausgerechnet jetzt versperrt ein großes Schwein der Palastwache dem armen Panda den Blick zur Arena. Hey, los, weg da! Im Innern kann ihn niemand hören. Alle bewundern Viper und ihre Feuer-Kung-Fu-Kunst. Nur Po sieht nichts. Und schließlich Meisterin Tigress! Die Tigerin will Po unbedingt sehen. Der Mitbürger! Verzweifelt rennt er an der Mauer entlang und findet ein Seil. Er biegt einen dünnen Baum, bindet ihn mit dem Seil an einem Felsen fest, klettert am Baum hoch und kappt das Seil. Eigentlich müsste der Baum ihn jetzt über die Mauer schleudern. Tut er aber nicht. Po ist zu schwer. Also springt er herunter. Jetzt klappt der Trick. Der Baum schnellt nach oben und verpasst dem Panda einen Kinnhaken. Auf der anderen Seite der Mauer bekommt das natürlich niemand mit. Alle starren gebannt auf die Kung-Fu-Krieger. Plötzlich gibt Oogway Shifu ein Zeichen. Ich spüre es. Der Drachenkrieger ist unter uns. Bürger des Tals des Friedens! Meister Oogway wird nun den Drachenkrieger auserwählen! Pos Verzweiflung steigert sich ins Unermessliche. Nein, nein, nein, warte! Den Drachenkrieger muss er sehen. Da entdeckt er einen Stuhl und eine Kiste mit Feuerwerksraketen für das große Feuerwerk am Ende dieses großen Tages. Er bindet ein paar unten an den Stuhl und sich selbst obendrauf. Dann zündet er die Lunten. Ausgerechnet jetzt kommt sein Vater. Was glaubst du denn, was ich hier mache? Oh, stopp, stopp! Pos Vater pustet die brennenden Lunten aus. Ich will mir den Drachenkrieger ansehen. Aber das verstehe ich nicht. Du hattest doch gerade erst den Nudeltraum. Das war gelogen. Ich hab nicht von Nudeln geträumt, Dad. Ich liebe Kung Fu! Ach, komm schon, Sohn. Gehen wir wieder zurück an die Arbeit. Eine Lunte hat sein Vater übersehen. Die Rakete zündet. Die anderen fangen Feuer und alle Raketen düsen los. Und Po düst auf seinem Stuhl mit. Erst geht's geradeaus. Und dann senkrecht nach oben. Aber irgendwann ist das schönste Feuerwerk vorbei. Und die Schwerkraft fordert ihren Tribut. Po ist endlich da, wo er hin wollte. Genau genommen in der ersten Reihe, direkt vor Oogways Füßen. Was ist denn los? Worauf zeigt ihr? Oogways ausgestreckter Finger schwebt direkt über Pos Nase. Oh, okay. Entschuldigung, ich wollte nur sehen, wer der Drachenkrieger geworden ist. Äußerst interessant. Er tritt zur Seite, sodass Tigress nicht länger verdeckt ist. Meister, deutet ihr auf mich? Aber Oogways Finger folgt Po. Auf ihn. Wen? Du. Ich? Das Universum hat uns den Drachenkrieger gesandt. Was? Was? Was? Was? Die Palastgänse eilen mit einer Sänfte herbei. Stopp, wartet! Wer hat euch gesagt, dass ihr... Unter dem Jubel der Zuschauer steigt Po ein. Und die Gänse gehen in die Knie. Verstärkung muss her. Mit Hilfe der Palastschweine wird die Sänfte gehoben und der dicke Panda tritt seinen Triumphzug an. Meister Oogway wartet. Dieser Schwabbelpanda kann unmöglich die Lösung unseres Problems sein. Ihr wolltet auf Tigris deuten und dann ist euch dieses Ding vor die Füße gefallen. Das war nur ein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Shifu ballt zornig die Fäuste. Tigris ahnt, was in ihrem Meister vorgeht. Vergebt uns, Meister. Wir haben euch enttäuscht. Nein. Wenn der Panda bis zum Morgengrauen nicht aufgegeben hat, dann habe ich euch enttäuscht. Tausend Meilen weit entfernt flattert Shifus Bote über einem eisigen, unwegsamen Gebirge. Hier liegt der Kerker von Shorgong. Hier, am Gipfel eines schroffen, kahlen Felsens, wird Tai Lung, der gefährlichste Kämpfer Chinas, seit nunmehr 20 Jahren gefangen gehalten. Mit letzter Kraft landet Zeng vor dem hohen, stählernen Eingangstor und wankt zu den Wachmännern. Wartet! Ich überbringe eine Nachricht von Meister Shifu. Zeng wird zum Gefängniskommandanten Bashir gebracht. Einem riesigen, muskelbepackten Rhinoceros. Der nimmt die Nachricht aus dem Jadepalast nicht gerade wohlwollend auf. Was? Die Wachen verdoppeln? Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen? Euer Gefängnis ist möglicherweise nicht sicher genug. Du zweifelst an der Sicherheit meines Gefängnisses? Aber nein, keineswegs. Aber Shifu, ich bin nur der Überbringer. Dann gebe ich dir jetzt eine Nachricht für deinen Meister Shifu. Eine Flucht aus dem Chaogom-Gefängnis ist unmöglich! Ja, denn dieses Gefängnis wurde extra für Tai Lung gebaut. Es wurde in den Berg gehauen und strotzt vor Sicherheitsvorkehrungen. Zum Beweis muss Zeng eine Führung über sich ergehen lassen. Ängstlich starrt er von einer Balustrade viele, viele Meter tief hinunter in eine künstlich angelegte, kreisrunde Schlucht. In der Mitte befindet sich ein schmales Felsplateau, das außerdem noch von einem tiefen Graben umgeben ist. Dort steht Tai Lung in einem steinernen Panzer und mit dicken Eisenketten gefesselt. Beeindruckend, nicht wahr? Stolz klopft Kommandant Bashir der Palastgans auf die Schulter. Sehr beeindruckend. Eine Feder löst sich aus Sengs Flügeln und schwebt unbemerkt in die Schlucht hinunter. Ein Eingang, ein Ausgang. 1000 Wachen und ein Gefangener. Ja, nur dass dieser Gefangene Tai Lung ist. Das beeindruckt den Kommandanten nicht. Oder vielleicht nicht mehr. Denn in den 20 Jahren, die er nun schon Tai Lung bewacht, ist nie etwas vorgefallen. Selbstgefällig schiebt Bashir die Gans in einen Aufzug. Abwärts. Ein Wachmann setzt den Aufzug in Betrieb. Die Kabine fährt hinunter zu Tai Lung. Der Kommandant schubst Zeng aus dem Aufzug und über einen schmalen Steg zum Felsplateau. Jetzt stehen sie dem gefürchteten Schneeleoparden direkt gegenüber. Darf ich vorstellen, Tai Lung? Ich warte dann lieber hier. Kein Grund zur Sorge, das ist vollkommen ungefährlich. Armbrüste im Anschlag! Armbrüste? Bashir geht noch einen Schritt näher und grinst dem Kämpfer hämisch ins Gesicht. Hey, hast du gehört? Oogway wird jetzt endlich jemandem die Drachenrolle geben. Und du bist es nicht. Was macht ihr denn? Macht ihn nicht wütend. Was soll er schon dagegen tun? Er ist doch völlig bewegungsunfähig. Nicht nur Tai Lungs Arme sind mit dicken Eisenketten gefesselt, auch sein Körper steckt in einem Panzer. Durch diesen Panzer führen Akupunkturnadeln aus Jade. So, dass sie ihn lähmen würden, wenn er sich auch nur einen Millimeter bewegt. Aber sein Schwanz ist weder festgebunden noch gelähmt. Da schwebt die Gänsefeder ihm genau vor die Füße. Blitzschnell legt er seinen Schwanz darüber. Oh, bin ich dem Mietekätzchen aufs Schwänzchen getreten? Weder der Kommandant noch Seng noch die Armbrustschützen haben etwas bemerkt. Mir reicht's, ich habe genug gesehen. Ich sage Shifu, dass er keinen Anlass zur Sorge hat. Ja, das ist richtig. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Können wir jetzt bitte gehen? Auf dem Jadeberg wird Po unter dem Jubel der Dorfbewohner in den Palast getragen. Dort kippen ihn die Palastenten und Schweine aus der Sänfte und marschieren erleichtert wieder hinaus. Jetzt ist Po ganz alleine. Ich glaube, hier liegt ein klitzekleiner Irrtum vor. Die scheinen alle zu glauben, ich wäre, Oh, die heilige Heldenhalle. Das gibt's nicht. Wow! Hier hängen Bilder, die von den großen Kung-Fu-Helden berichten. Und hier werden die Waffen und Gegenstände aufbewahrt, die ihnen einst im Kampfe zum Schutz der Schwachen halfen. Das ist ja unglaublich. Ehrfürchtig schaut Po sich um. Von diesem Bild habe ich bisher nur Bilder gesehen. Das ist Meister Frosch. Er war der Beherrscher des musikalischen Chaosangriffs. Nein! Ohohoho. Die legendäre Urne der flüsternden Krieger. Sie beherbergt angeblich die Seelen der ganzen Tenshu-Armee. Da man angeblich noch immer die flüsternden Stimmen der tapferen Krieger hören kann, beugt sich der Panda ganz nah über die Urne. Hallo, bist du mit deiner Besichtigung fertig? Po denkt, die flüsternde Urne spräche zu ihm. Entschuldigung, ich hätte als erstes zu dir kommen müssen. Meine Geduld neigt sich dem Ende. Oh, also, ehrlich, du läufst mir ja nun nicht weg. Es ist natürlich Shifu, der mit Po spricht. Unbemerkt ist er hereingekommen und steht nun hinter dem Panda. Würdest du dich bitte umdrehen? Klar. Also wie kommen 5000... Meister Shifu! Oh! Jemand hat sie zerbrochen. Aber ich krieg das wieder hin. Habt ihr vielleicht Sekundenkleber? Shifu kann so viel Ungeschicklichkeit einfach nicht fassen. Du bist also der legendäre Drachenkrieger, Ich glaub schon. Falsch! Du bist nicht der Drachenkrieger. Du wirst niemals der Drachenkrieger sein, solange bis du das Geheimnis der Drachenrolle erlernt hast. Der Meister führt den Panda zum Mondbecken und deutet nach oben zu dem goldenen Drachen mit der Schriftrolle. Wow. Also, wie läuft das jetzt? Habt ihr eine Leiter oder ein Trampolin oder... Glaubst du, es wäre so einfach? Ich würde dir das Geheimnis zu grenzenloser Macht so einfach überreichen. Nein, ich... Dafür muss man erst den höchsten Grad des Kung-Fu meistern. Und das ist völlig unmöglich, wenn man so ist wie du. So ist wie ich? Ja, sieh dich doch an! Dieser fette Hinter-Schwabbelarme! Oh, der Schwabbelige ist aber trotzdem empfindlich. Dieser lächerliche Bauch. Hey! Und dieser erschreckende... Mangel an Körperpflege. Augenblick mal, das war jetzt wirklich unangebracht. Nicht so nah, du hast Mundgeruch. Also Oogway hat gesagt, ich werde... Po liegt am Boden. Das war natürlich Shifus Werk. Der kleine Kung-Fu-Meister brauchte dazu nur 2 Finger. Der Wuxi-Fingergriff. Nein, nicht den Wuxi-Fingergriff. Oh, du kennst diesen Griff. Erdacht von Meister Wuxi in der 3. Dynastie, ja. Dann weißt du sicher auch, was passiert, wenn ich den kleinen Finger krümme. Nee. Weißt du, was das Schwierigste dabei ist? Das Schwierigste ist, hinterher alles aufzuwischen. Okay, ganz ruhig. Also jetzt hör mal genau zu, Panda. Oogway mag dich auserwählt haben. Aber ich verspreche dir, wenn ich mit dir fertig bin, wünschst du dir, er hätte es nicht getan. Haben wir uns verstanden? Oh ja, das ist klar. Alles klar, das ist so klar. Gut. Ich brenne darauf anzufangen. Der tapsige Panda-Bär rappelt sich auf und folgt Shifu zur Trainingshalle. Sie ist gespickt mit gefährlichen und furchteinflößenden Übungsgeräten. Po, der Kung-Fu-Fan, kennt sie natürlich alle. Die 7 schwingenden Keulen des Vergessens, das Feld des glühenden Todes, die Jadeschildkröte der Weisheit, die hölzernen Krieger mit den Panzerhandschuhen und die 7 Krallenringe. Fasziniert bestaunt er die furiosen 5, die mit Geschick, Schnelligkeit, Mut und Körperakrobatik den Dornen, dem Feuer, den Klauen und all den anderen Hindernissen ausweichen. Fangen wir an. Moment. Jetzt? Ja. Jetzt. Es sei denn, du denkst, der große Ugwe habe sich geirrt und du bist doch nicht der Drachenkrieger. Oh, okay. Also, ich weiß nicht, ob ich diese Techniken alle drauf habe. Na, wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren, nicht wahr? Ja, aber vielleicht können wir ja etwas finden, was eher meinem Level entspricht. Und welches Level wäre das? Ja, wisst ihr, ich bin kein Meister, aber fangen wir doch einfach bei Null an. Level Null. Nein, so etwas gibt es nicht. Es gibt kein Level Null. Po geht zu einem bunt bemalten Sandsack, der auf dem Boden steht. Dieses Trainingsgerät kennt er zwar nicht, aber es sieht ungefährlich aus. Hey, vielleicht könnte ich ja damit anfangen. Damit? Der dient für das Training von Kindern und als Türstopper, wenn es hier drin zu heiß ist. Aber wenn du darauf bestehst... Neugierig stellen sich Monkey, Tigress, Crane, Mantis und Viper neben ihren Meister. Wow, die furiosen fünf. Ihr seid so viel größer als eure Actionfiguren. Mit Ausnahme von dir, Mantis. Du bist etwa genauso groß. Gottesanbeterinnen sind nun mal kleine Insekten. Auch die Männchen. Aber brandgefährlich. Doch Po hat Glück. Mantis ist nicht nur ein hervorragender Kung-Fu-Kämpfer. Er beherrscht auch die Kunst der Selbstbeherrschung. Deshalb klappert er nur kurz mit seinem dornenbesetzten Fangbeinen. Also dann, Panda, zeig uns, was du kannst. Sehen die zu oder soll ich warten, bis die wieder an die Arbeit gehen oder sowas? Haut drauf. Okay, alles klar. Ich meine, ich habe gerade gegessen. Also ich verdaue noch. Das heißt, etwas später wäre mein Kung-Fu sicher besser. Hau einfach zu. In Ordnung. Na schön. Po gibt dem wackeligen Sandsack einen Stups. Der kippt leicht nach hinten und richtet sich wie ein Stehaufmännchen wieder auf. Versuch's doch nochmal. Und etwas fester. Diesmal schlägt Po mit voller Kraft. Das Stehaufmännchen kippt, schwingt und knallt mit der zehnfachen Kraft zurück gegen seinen Widersacher. Po saust in hohem Bogen durch die Luft und landet zwischen den schwingenden Koi. Tigress will ihm helfen, doch Shifu hält sie zurück. Schon erwischt eine Keule den armen Panda und schleudert ihn in die große Jadeschüssel. Das wird ja noch viel einfacher, als ich dachte. Die Schüssel dreht und dreht und dreht sich und Po dreht sich mit. Oh, mir wird gleich schlecht. Abgenommen purzelt er heraus und kullert zwischen die hölzernen, dornenbesetzten Arme der hölzernen Krieger. Als er wieder auf die Beine kommt, drehen sich die Holzkrieger und Po macht Bekanntschaft mit ihren Panzerhandschuhen. Meine Weichteile. Tapfer kämpft er sich durch diesen Parcours des Schreckens und wird dabei kräftig durchgeprügelt. Doch sein Leidensweg ist noch nicht zu Ende. Das Feld des glühenden Todes erwartet ihn. Feuer schießt aus den hohlen Röhren und versenkt ihm den Pelz. Gerüstet und geschlagen kriecht Po zu Shifu. Na, und wie war ich? Jetzt gibt es doch ein Null-Level. Einige Stunden später, die Sonne geht schon unter, verlassen die furiosen fünf die Trainingshalle. Sie steigen die Stufen zum Wohngebäude hinauf und reden über Po, den mächtigen Drachenkrieger. Man sollte doch meinen, Meister Ugwe erwählt jemanden, der das Kung-Fu beherrscht. Ja, oder der wenigstens seine Zehen berühren kann. Oder sie zumindest sieht. Die fünf merken nicht, dass Po hinter einem Stein sitzt und alles gehört hat. Ja, dieser Tag, der für ihn mit einem schönen Traum anfing, entwickelt sich immer mehr zum Albtraum. Aber Po lässt sich nicht unterkriegen. Er wartet, bis seine Helden in ihren Zimmern sind und schlafen. Okay. Dann schleicht er durch den Flur und sucht sein Bett. Allerdings schleicht Po ziemlich laut. Na toll. Die Holzdielen ächzen unter seinem Gewicht und brechen durch. Hastig zieht Po seinen Fuß aus dem Loch. Er will ja nicht, dass man ihn so sieht. Verliert dabei aber das Gleichgewicht und taumelt ins Zimmer des Kranichs. Oh, hallo. Du bist wach? Jetzt schon. Ich wollte nur, was für ein Tag, hä? Dieses Kung-Fu-Zeugs ist harte Arbeit, was? Tut dir der Bizeps auch so weh? Ich habe einen langen und recht enttäuschenden Tag hinter mir. Also, ja, ich sollte jetzt wohl besser schlafen gehen, weißt du? Ja, natürlich. Okay, danke. Es ist nur, oh Mann, ich bin so ein großer Fan. Bei der großen Schlacht am Weinenden Fluss wart ihr alle einfach umwerfend. Mit 1000-1 in der Unterzahl. Aber ihr habt nicht nachgelassen. Po's Kung-Fu-Kunst hinterlässt ein Loch in der Papierwand von Cranes Zimmer. Oh, entschuldige bitte. Hör zu. Du gehörst nicht hierher. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Ich habe keine... Naja, mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, ein... Nein. Ich meinte, du hast hier nicht zu suchen. Hier. Ich meine, in diesem Zimmer. Das ist mein Zimmer. Eigentum von Crane. Oh, okay. Natürlich, klar. Gut. Ja, du möchtest jetzt schlafen. Ja. Ich halte dich wach. Und morgen ist dein großer Tag. Schon klar. Du bist hammermäßig. Mehr sag ich jetzt nicht mehr. Okay, bye-bye. Poe schleicht weiter den Flur entlang. Da öffnet sich eine Zimmertür. Meisterin Tigress, ich wollte dich nicht wecken, aber... Du hast hier nichts verloren. Ja, natürlich, das ist dein Zimmer. Ich meinte, du gehörst nicht in den Jade-Palast. Du bist eine Schande für das Kung-Fu. Und wenn du nur einen Funken Respekt davor hast, wer wir sind und was wir machen, bist du bis zum Morgengrauen von hier verschwunden. Poe verschwindet tatsächlich. Er verlässt das Wohnhaus, aber er bleibt auf dem Jadeberg. Auf einem Felsen nahe der Palastmauer entdeckt er einen wunderschönen Pfirsichbaum. Der steht in voller Blüte, hat aber auch reife Früchte. Poe wundert sich nicht, sondern stopft sich einfach den Mund voll. Da taucht Meister Oogway auf. Du hast also den heiligen Pfirsichbaum der himmlischen Weisheit gefunden. Oh. Ach so, tut mir leid. Ich dachte, das wäre ein ganz gewöhnlicher Pfirsichbaum. Ich verstehe. Du isst, wenn du verärgert bist. Verärgert? Ich bin nicht verärgert. Wie kommt ihr darauf, dass ich verärgert bin? Warum also bist du verärgert? Ich habe heute so versagt wie sonst noch niemand in der Geschichte des Kung-Fu. In der Geschichte Chinas. In der Geschichte des Versagens. Vermutlich. Und die fünf. Mann, ihr hättet sie sehen müssen. Die hassen mich total. Total. Wie soll Meister Shifu aus mir den Drachenkrieger machen? Ich meine, ich bin nicht so wie die fünf. Ich habe keine Krallen, keine Flügel, kein Gift. Sogar Mantis hat diese Dingsdinger. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben und wieder Nudelsuppe machen. Du beschäftigst dich zu viel damit, was war und was sein wird. Es gibt ein Sprichwort. Das Gestern ist Geschichte. Das Morgen nur Gerüchte. Doch das Heute ist die Gegenwart. Und die zu erleben ist ein Geschenk. Im Shorgom-Gefängnis ist heute auch ein besonderer Tag. Denn die Vision des alten Meisters Oogway scheint sich zu erfüllen. Mit seinem Schwanz schafft Tai Lung es, den Kiel der kleinen Gänsefeder in das Schloss des steinernen Panzers zu stecken und ihn damit zu öffnen. Die Akupunkturnadeln fliegen heraus. Sein Körper ist frei. Doch da werden die Wachen aufmerksam. Sie werfen ihre Speere hinunter auf ihn. Aber sie treffen nicht. Einer der Speere zerschmettert die Eisenkette. Tai Lungs Arm ist frei. Nein! Auf Gefechtsstation! Los, los, los! Mit Leichtigkeit zerreißt er jetzt auch die andere Kette. Tai Lung ist frei! Ich muss Shifu machen! Der Kommandant hält Zeng am Hals fest. Du wirst nirgendwo hingehen und er auch nicht! Werf mich los! Ja, denn wie soll Tai Lung die steile Wand hinaufkommen? Der Aufzug ist eine Ebene höher. Aber das ist für den Kung-Fu-Kämpfer kein Problem. Er schleudert die Speere, die um ihn herum liegen, in die Wand und klettert daran nach oben. Armbrüste! Feuer frei! Feuer! Tai Lung ist schneller als die Pfeile der Wachen. Behende klettert er auf die erste Sicherheitsebene. Schnell kappen die Wachen, die alle auf der nächsten Ebene stehen, das Seil des Aufzugs. Doch Tai Lung springt. Er springt unvorstellbar hoch und erwischt das schwingende Seil. Er kommt hier hoch! Er kommt nicht weit! Bogenschützen! Ein wahrer Pfeilregen prasselt in die Schlucht hinunter. Wie ein Dämon taucht Tai Lung zwischen den Pfeilen auf und landet auf der Balustrade. Wächter greifen ihn an und sinken reihenweise zu Boden. Dem besten Kung-Fu-Kämpfer Chinas ist niemand gewachsen. Schnell zieht sich der Kommandant mit einer Hundertschaft in die dritte Sicherheitszone zurück. Direkt vor das große, stählerne Tor, dem einzigen Ausgang aus der Festung. Zitternd steht Zeng neben ihm. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Oh nein, noch nicht. Um zum Ausgang zu kommen, muss Tai Lung eine schmale Felsbrücke überqueren. Misstrauisch schleicht er näher. Jetzt! Ein brennender Pfeil sirrt zur Decke und entzündet eine vorbereitete Sprengladung. Felsbrocken donnern auf die Brücke herab. Tai Lung rast los. Unter seinen Füßen bröckelt die steinerne Brücke. Ihre Trümmer fallen in einen tiefen Schacht. Mit einem gewaltigen Sprung versucht der Schneeleopard, das Plateau vor dem Tor zu erreichen. Doch er schafft es nicht. Tai Lung stürzt in die Tiefe. Die Wachen sind erleichtert. Aber nicht lange. Geschmeidig klettert der Schneeleopard an einem fallenden Brocken hinauf, springt zum nächsten hinabstürzenden Felsen und erreicht schließlich die Höhlendecke. Denn dort hängt noch ein Sprenggürtel. Können wir jetzt wegrennen? Ja. Die Lunte glimmt schon. Blitzschnell schnappt sich Tai Lung den Sprengsatz und schleudert ihn gegen das Stahltor. Die Wachen, der Kommandant und Zeng werden ins Freie katapultiert. Das Tor ist offen. Seelenruhig marschiert Tai Lung hinaus und schnappt sich die Palastgans, die zerzaust am Boden liegt. Ich bin froh, dass Shifu dich geschickt hat. Ich hatte schon gedacht, man hätte mich vergessen. Flieg zurück und richte ihnen aus. Der wahre Drachenkrieger kehrt heim. Auf dem Jadeberg ahnt noch niemand etwas von Tai Lungs Flucht. Und so wartet Shifu am nächsten Morgen, wie jeden Morgen, im Flur des Wohngebäudes auf seine Schüler. Alle fünf öffnen gleichzeitig ihre Türen. Guten Morgen, Meister! Und treten auf den Flur hinaus. Panda? Nur Pos Tür bleibt zu. Panda! Aufwachen! Sein Zimmer ist leer. Er hat aufgegeben. Was sollen wir jetzt tun, Meister? Nun, da der Panda weg ist, wer wird der Drachenkrieger? Wir können nur unser Training wieder aufnehmen und hoffen, dass sich mit der Zeit der wahre Drachenkrieger offenbart. Gemeinsam gehen Shifu und die fünf zur Kampfarena und erleben eine Überraschung. Was machst du hier? Guten Morgen, Meister. Ich dachte, ich mache mich schon mal ein bisschen warm. Po hängt wie ein nasser Sack zwischen zwei drehbaren Balken. Damit kann man eigentlich den Spagat üben. Bei Po wirken die Balken eher wie ein Schraubstock. Du steckst fest. Fest? Nein. Was? Fest? Nein, das ist eher, ich stecke fest. Helft ihm. Oi. Mit vereinten Kräften befreien die fünf Meisterschüler den schwergewichtigen Panda. Dankeschön. Nicht der Rede wert. Doch wirklich, ich weiß das sehr schon gut. Hast du allen Ernstes geglaubt, du könntest in einer Nacht den Spagat lernen? Es dauert Jahre, bis man so biegsam ist. Und viele weitere, um ihn im Kampf anwenden zu können. Bisher war ich nachsichtig mit der Panda, aber das ist vorbei. Dein nächster Gegner werde ich sein. Tritt vor. Bevor Po auch nur blinzeln kann, liegt er schon am Boden. Der wahre Weg zum Sieg besteht darin, die Schwächen deines Gegners auszumachen und ihn dafür leiden zu lassen. Das ist Lektion 1. Po hat viele Schwächen. Eine davon ist seine Trägheit. Also bekämpft ihn Shifu mit blitzschnellen und äußerst schmerzhaften Schlägen. Ein wahrer Krieger gibt niemals auf. Keine Sorge, Meister, ich gebe niemals auf. Also folgt jetzt Lektion 2. Erkenne seine Stärken und verwende sie gegen ihn. Po ist viel größer und schwerer als Meister Shifu. Diese Stärke wird Po jetzt zum Verhängnis. Gnadenlos wirbelt Shifu den Panda durch die Luft, lässt los und das Gesetz der Fliehkraft erledigt den Rest. In hohem Bogen saust Po gegen das große Eingangstor. Es springt auf und Po landet auf der langen Treppe, die hinunter ins Tal des Friedens führt. Wenn er clever ist, kommt er die Treppe nicht mehr rauf. Aber das ist er nicht. Er gibt nicht auf, oder? Wie ein Gummiball hüpft, springt und kullert er die vielen, vielen Stufen zu seinem Dorf hinab. Auf seinem langen, schmerzhaften Weg lernt er noch eine Lektion. Seine Fettringe können durchaus nützlich sein, denn durch sie kommt er einigermaßen unverletzt unten an. Und ob man es nun Dummheit oder Sturheit nennt, Po klettert, kriecht und schleppt sich tatsächlich all die Stufen wieder hinauf. Oben kümmern sich dann Mantis und Viper um den total verbeulten Panda. Au! Und ich dachte, durch eine Akupunkturbehandlung geht's mir besser. Glaub mir, das wird es. Es ist nur nicht so einfach, die richtigen Nervenpunkte zu finden unter dem ganzen... Fett. Fell. Ich wollte Fell sagen. Aber klar doch. Wer bin ich, einen Krieger nach seiner Größe zu beurteilen? Ich meine, sieh mich an. Meister Shifu versucht, mich zu inspirieren und so weiter. Aber wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, er versucht, mich loszuwerden. Ja, manchmal wirkt er ziemlich herzlos. Aber weißt du, er war nicht immer so. Der Legende zufolge gab es mal eine Zeit, da soll Meister Shifu sogar gelächelt haben. Nein! Tigress, die durch die dünnen Papierwände alles mit angehört hat, gesellt sich zu den dreien. Aber das war vorher. Vor was denn? Vor Tai Lung. Und Crane folgt ihr. Wenn er hier bei uns bleibt, dann sollte er es erfahren. Leute, Leute, ich weiß von Tai Lung. Er war ein Schüler. Der Erste, der es je geschafft hat, die 1000 Schriftrollen des Kung Fu zu meistern. Tigress, die auch nicht besonders oft lächelt, schaut Po streng an. Sie weiß über Tai Lung mehr, als ihr vielleicht lieb ist. Er war nicht nur ein Schüler. Shifu hat ihn gefunden, als er noch ein Junges war. Und er hat ihn aufgezogen wie seinen Sohn. Und als der Knabe Talent im Kung-Fu bewies, bildete Shifu ihn aus. Er glaubte an ihn. Er sagte ihm, dass er für Größeres bestimmt sei. Und so wuchs der Schneeleopard zu einem hervorragenden Kung-Fu-Kämpfer heran. Er studierte sogar die 1000 Schriftrollen, die ihn immer tiefer in die Geheimnisse der Kung-Fu-Kunst einweihten. Aber das reichte Tai Lung nicht. Er wollte die Drachenrolle. Doch Oogway sah Dunkelheit in seinem Herzen und verweigerte sie ihm. Außer sich vor Wut legte Tai Lung das Tal in Schutt und Asche. Rasend vor Zorn kehrte er in den Jadepalast zurück. Er wollte sich die Schriftrolle gewaltsam beschaffen. Mit einem gewaltigen Sprung flog Tai Lung zur Kuppel hinauf, um der Drachenskulptur die Rolle zu entreißen. Doch Shifu setzte ihm nach. Im Flug stieß er seinem Ziehsohn die Finger gegen den Bauch. Damit löste er eine Lähmung aus. Hart knallte der Schneeleopard am Boden auf. Er konnte sich nicht mehr bewegen und wurde inhaftiert. Das brach Shifu das Herz. Und seitdem hat der Kung-Fu-Meister nicht mehr gelächelt. Shifu liebte Tai Lung so, wie er zuvor noch niemanden geliebt hatte. Und auch seitdem nicht. Und jetzt, wo er die Chance hat, das alles wieder gut zu machen, den wahren Drachenkrieger auszubilden, da hat er dich am Hals. Einen dicken, fetten Panda, für den das alles nur ein Witz ist. Zur gleichen Zeit erreicht Zeng endlich den Jadepalast und informiert Shifu über Tai Lungs Ausbruch. Schnell eilt der Kung-Fu-Meister zum heiligen Pfirsichbaum, denn dort ist der Lieblingsplatz von Meister Oogway. Meister, Meister! Mhm. Ich habe es, sehr schlechte Nachrichten. Ach, Shifu. Es gibt nur Nachrichten, keine guten oder schlechten. Meister, eure Vision hat sich erfüllt. Tai Lung ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Er ist auf dem Weg hierher. Das ist eine schlechte Nachricht, wenn du nicht daran glaubst, dass der Drachenkrieger ihn aufhalten kann. Der Panda? Meister, dieser Panda ist nicht der Drachenkrieger. Er sollte eigentlich gar nicht hier sein. Das ist nur ein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Ja, ich weiß. Das sagtet ihr bereits. Zweimal. Nun, auch das war kein Zufall. Dreimal. Mein alter Freund, das Schicksal des Pandas und das deine werden sich niemals erfüllen, wenn du nicht von der Illusion der Kontrolle ablässt. Illusion? Ja. Sieh dir diesen Baum an, Shifu. Ich kann ihn nicht zwingen zu erblühen, wenn ich es wünsche. Und er wird keine Früchte tragen, bevor die Zeit reif ist. Aber manche Dinge können wir kontrollieren. Zum Beispiel, wann das Obst fällt. Aber ein Pfirsich kann Tai Lung nicht besiegen. Vielleicht kann er es doch. Wenn du bereit bist, ihn anzuleiten, ihn zu hegen und an ihn zu glauben. Aber wie? Wie? Ich brauche eure Hilfe, Meister. Nein, du brauchst nur deinen Glauben. Versprich es mir, Shifu. Versprich mir, dass du glaubst. Ich werde es versuchen. Gut. Seelenruhig überreicht Meister Oogway Shifu seinen hölzernen Stab. Meine Zeit ist gekommen. Du musst deine Reise nun ohne mich fortsetzen. Was wollt ihr? Wartet! Meister! Die alte Schildkröte tritt an den Rand des Felsens. Urplötzlich wirft der heilige Pfirsichbaum all seine Blüten ab. Lass mich nicht allein! Die weißen Blütenblätter fliegen zu Oogway, hüllen ihn ein und schweben als weiße Wolke in den Himmel hinauf. Du musst glauben. Meister! Als die Blüten verschwunden sind, ist auch Shifus alter Kung-Fu-Lehrer fort. Traurig macht sich Shifu auf die Suche nach seinen Schülern. Sie wissen noch nicht, was sich alles ereignet hat. Sie wissen nur, dass Po, dem es dank der Akupunktur ausgezeichnet geht, eine herrliche Nudelsuppe kochen kann und dass sie viel Spaß miteinander haben. Vor allem, als Po Meister Shifu imitiert. Du wirst niemals der Drachenkrieger sein, wenn du nicht abnimmst und dir die Zähne putzt. Was ist das für ein Geräusch, was ihr da macht? Lachen? Das kenne ich gar nicht. Oh, Meister Shifu. Findet ihr das komisch? Tai Lung ist ausgebrochen und ihr fühlt euch auf wie Kinder. Was? Er will sich die Drachenrolle holen und du bist der Einzige, der ihn daran hindern kann. Und ich sag noch, ihr habt keinen Sinn für Humor. Ich soll Tai Lung aufhalten? Shifu nickt stumm mit dem Kopf. Was? Das ist euer Ernst? Meister Oogway wird ihn aufhalten. Oogway kann es nicht. Nicht mehr. Unsere einzige Hoffnung ist der Drachenkrieger. Der Panda? Ja, der Panda. Meister, bitte, lasst uns Tai Lung ausschalten. Genau dafür habt ihr uns ausgebildet. Nein, es ist nicht euch bestimmt, Tai Lung zu besiegen, sondern ihm. Der Drachenkrieger ist nicht mehr da. Wo ist er hin? Po flieht. Er will nicht gegen Tai Lung kämpfen. Er will zurück ins Dorf. Doch Shifu stellt sich ihm in den Weg und hält ihn mit Oogways Stab in Schach. Du kannst nicht weglaufen. Ein wahrer Krieger gibt niemals auf. Von wegen. Oh! Mal ehrlich, wie soll ich denn bitte Tai Lung besiegen? Ich komme ja noch nicht mal an euch vorbei zur Treppe. Du wirst ihn besiegen, weil du der Drachenkrieger bist. Au! Das glaubt ihr doch selbst nicht. Oh! Ihr habt nie daran geglaubt. Seitdem ich hier bin, wolltet ihr mich immer nur loswerden. Warum hast du da nicht aufgegeben? Du wusstest, dass ich dich loswerden wollte und bist geblieben. Ja, ich bin geblieben. Ich bin geblieben, denn jedes Mal, wenn ihr mir einen Ziegel an den Kopf geworfen oder gesagt habt, dass ich stinke, hat das wehgetan. Aber es hat lange nicht so wehgetan, wie es tagtäglich wehtut, einfach nur ich zu sein. Ich bin geblieben, weil ich dachte, wenn mich jemand ändern kann, es schaffen kann, dass ich nicht ich bin, dann seid ihr es, der größte Kung-Fu-Lehrer in ganz China. Aber ich kann dich ändern. Ich kann den legendären Drachenkrieger aus dir machen. Und das werde ich. Wie? Wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf einem nahen Dach kauert Tigress. Sie hat alles mit angehört. Dafür habt ihr mich ausgebildet. Schon rennt sie los. Tigress! Viper folgt ihr. Auch Crane, Monkey und Mantis tauchen jetzt neben ihr auf. Versucht nicht, mich aufzuhalten! Wir wollen dich gar nicht aufhalten! Was? Wir kommen mit dir! Die furiosen fünf jagen Tai Lung entgegen. Sie wollen gegen ihn kämpfen und ihn für immer besiegen. Eigentlich sollte jetzt Stille herrschen auf dem Jadeberg. Überrascht folgt Shifu den Geräuschen. Sie kommen aus der Speisekammer. Die Tür ist zerbrochen, das Schloss zerfetzt, Schränke zertrümmert. Und zwischen all dem Chaos... Po. Was? Wenn ich verärgert bin, esse ich halt. Wie bist du darauf gekommen? Keine Ahnung, ich... Naja... Keine Ahnung, ich wollte nur einen Keks. Aber du sitzt in 3 Metern Höhe. Und das im perfekten Spagat. Das war nur ein Zufall. Du plumpst auf den Boden. Es gibt keine Zufälle. Komm mit mir. Schon bald folgt Po mit einem prall gefüllten Rucksack dem Meister Shifu einen steilen Gebirgspfad hinauf. Ich weiß, ihr wollt möglichst mystisch und kung-fu-mäßig rüberkommen. Aber könnt ihr mir nicht wenigstens verraten, wohin wir gehen? Die beiden erreichen einen kleinen Teich. Ihr habt mich hierher geschleppt? Nur damit ich ein Bad nehme? Panda, wir waschen uns nicht die Achselhaare im Teich der heiligen Träne. Der Teich der... Hier hat Ugwe das Geheimnis von Harmonie und Konzentration entschlüsselt. Dies ist die Geburtsstätte des Kung Fu. Möchtest du das Kung Fu erlernen? Ja! Gut, dann bin ich dein Meister. Okay! Nicht weinen. Okay. Po nimmt sofort eine Kung-Fu-Grundhaltung ein. Oder wenigstens eine, die er dafür hält. Wenn du dauernd an Kung-Fu denkst, dich zu sehr konzentrierst, versaust du's. Aber vielleicht ist das meine Schuld. Ich kann dich nicht so trainieren, wie ich die 5 trainiert habe. Ich weiß jetzt, wenn ich zu dir durchdringen will, dann damit. Pos Meister holt eine Schüssel mit Teigtaschen aus dem Rucksack. Oh, toll! Ich hab nämlich echt Hunger. Gut. Wenn ich dich trainiert habe, darfst du essen. Lass es beginnen. Von nun an winkt Essen als Belohnung. Das funktioniert. Po macht Liegestützen, Sit-Ups, Kraft- und Beweglichkeitsübungen. Und Shifu hält Leckereien für ihn bereit. So wird Pos Körper zwar nicht dünn, aber fit. Dann folgt Phase 2. Der Kampf um die Reisschüssel. Po rennt, klettert, springt und kämpft, um Shifu die Schüssel abzujagen und lernt so, ganz nebenbei, die Techniken des Kung-Fus. In Phase 3 geht es dann um Fingerfertigkeit, und zwar mit Essstäbchen. Shifu stellt eine Schüssel mit Wantans auf den Tisch. Nach dir, Panda. Was, einfach so? Keine Sit-Ups, kein 10-Kilometer-Marsch? Ich habe geschworen, dich auszubilden, und das habe ich getan. Es steht dir frei, zu essen. Guten Appetit. Hungrig greift Po mit den Stäbchen nach einer Teigtasche, aber Shifu schnappt sie ihm vor der Nase weg. Ich sagte, es steht dir frei zu essen. Bedien dich. Zornig knallt Po mit der Faust auf den Tisch. Die Schüssel fliegt in die Luft und die restlichen Wantans fliegen auch. Wieder ist Shifu mit seinen Stäbchen schneller. Nur noch ein Wantan ist übrig. Der landet wieder in der Schüssel. Und jetzt zeigt sich, dass Po schon eine Menge gelernt hat. Seine Finger bewegen sich blitzschnell. Shifu hält dagegen. Da flutscht die Beute in hohem Bogen aus der Schüssel. Po und Shifu jagen hinterher. Ein erbitterter Kampf entbrennt. Und dann springt Po. Er springt so hoch, wie er noch nie gesprungen ist. Dreht sich in der Luft und hat den Wantan zwischen den Essstäbchen. Das war... fantastisch! Ich hab keinen Hunger. Zufrieden gibt der Shifu die Teigtasche. Meister. Die furiosen 5 erreichen gerade den Bergpass. Eine unendlich lange Hängebrücke, die über einer tiefen Schlucht schwebt. Es ist der einzige Weg, der in das Tal des Friedens führt. Durchschneiden! Schnell kappen sie die Seile. Zu spät. Bevor sie das letzte Seil durchtrennt haben, rast Tai Lung herab. Er ist so nah, dass er sich mit einem Sprung auf den Felsen retten könnte. Schon fliegt er durch die Luft. Doch Tigress springt ihm entgegen und schleudert ihn auf die Brücke zurück. Wo ist der Drachenkrieger? Woher willst du wissen, dass sie nicht vor dir steht? Hältst du mich für einen Narren? Ich weiß, dass du nicht der Drachenkrieger bist. Keiner von euch! Ich hörte, er wäre auf einem Feuerball vom Himmel herabgefallen. Er wäre der größte Krieger, den die Welt je gesehen hat. Po? Das ist also sein Name. Po. Endlich ein würdiger Gegner. Unser Kampf wird legendär werden. Aber zuerst greift der Tigris an. Auf der schwankenden Brücke in schwindelerregender Höhe liefern sich die beiden einen erbitterten Kampf, während Tigris Freunde die durchtrennten Seile festhalten. Tigris ist dem Leoparden nicht gewachsen. Wir schaffen das schon! Hilf ihr! Viper fliegt Heilung entgegen, um Tigris zu unterstützen. Aber er kommt zu spät. Gerade stürzt die Tigerin von einem gewaltigen Schlag getroffen in die Tiefe. Crane, der Kranich, fliegt ihr hinterher. Monkey! Geh! Der Affe saust zu Viper. Mantis muss die Seile jetzt allein halten. Was hab ich mir dabei gedacht? Endlich taucht Crane mit der geretteten Tigerin auf und die beiden stürzen sich in den Kampf. Mantis! Zu viert schaffen sie es endlich, Tai Lung in Schach zu halten. Mit einem gewaltigen Kick schleudert Tigris ihren Gegner auf die Mitte der Brücke. Jetzt! Mantis lässt die Seile los, seine Freunde springen auf den Felsen, die Brücke stürzt in die Tiefe und Tai Lung stürzt mit. Erleichtert schauen die fünf in die Schlucht hinunter. Doch von Tai Lung fehlt jede Spur. Tigris ahnt, dass Gefahr droht. Und wirklich. Wie aus dem Nichts springt Tai Lung aus der Tiefe und landet hinter den furiosen fünf. Shifu hat euch viel gelehrt. Aber er hat euch nicht alles gelehrt. Blitzschnell stößt er seinen Gegnern die Finger gegen den Bauch und gelähmt gehen sie zu Boden. Nur Crane kann sich rechtzeitig in die Luft schwingen. Natürlich lässt der Kranich seine Freunde nicht im Stich. Kaum ist Tai Lung verschwunden, da schnappt er sich die Erstarrten und bringt sie einen nach dem anderen zurück zum Jadepalast. Erschöpft sinkt er neben den Vieren zu Boden. Da kommen auch Shifu und Po auf dem Jadeberg an. Leute? Leute! Sie sind tot! Nein, sie atmen! Schlafen sie? Nein, ihre Augen sind offen! Seinem Nervenschocker waren wir nicht gewachsen. Er ist deutlich stärker geworden. Shifu berührt einen nach dem anderen am Bauch und löst die Lähmung. Ihre Lebensgeister fließen zurück. Sie können sich wieder bewegen. Ich dachte, wir könnten ihn aufhalten. Er hätte euch umbringen können. Warum hat er es nicht getan? Damit ihr zurückkommt und uns mit Angst erfüllt, aber den Gefallen werden wir ihm nicht tun. Naja, vielleicht schon. Ich meine, so ein bisschen. Also ich habe schon Angst. Du kannst ihn besiegen, Panda. Soll das ein Witz sein? Ich meine, wenn sie es nicht schaffen, sie sind fünf Meister. Ich bin nur ein Panda. Aber du hast dafür das, was sonst niemand anderes hat. Shifu führt Po und die furiosen fünf in den Jadepalast. Ehrfürchtig starren alle zur Drachenrolle hinauf, die im Maul der Skulptur ruht. Glaubt ihr wirklich, ich bin bereit dafür? Das bist du. Mit Oogways Stab wirbelt Shifu eines der Blätter des Pfirsichbaumes, die im Mondbecken schwimmen, auf. Es schwebt hinauf zur Drachenskulptur und bleibt auf der Pergamentrolle liegen. Diese winzig kleine Berührung reicht aus. Die Drachenrolle fällt hinunter. Shifu fängt sie auf. Mit einer Verbeugung überreicht er sie Po. Nun siehe die Drachenrolle. Sie gehört dir. Moment. Was passiert, wenn ich sie lese? Das weiß niemand, aber der Legende nach kannst du den Flügelschlag eines Schmetterlings hören. Wow, echt? Das ist ja cool. Ja, du kannst Licht in der tiefsten Höhle sehen. Du wirst spüren, wie sich das Universum um dich herumdreht. Wow! Kann ich auch Mauern durchschlagen? Kann ich einen vierfachen Rückwärtssalto machen? Konzentration. Oder kann ich mich unsichtbar Konzentrier machen? Konzentrier dich. Oh ja, ja. Lies es, Pooh, und erfülle dein Schicksal. Lies es und werde der Drachenkrieger. Wow! Vorsichtig öffnet Pooh die Ummantelung und entrollt das Pergament. Da steht überhaupt nichts. Was? Hier. Nichts. Das verstehe ich nicht. Okay. Dann war Oogway also doch nur eine verrückte alte Schildkröte. Nein, Oogway war weiser als wir alle. Ach komm, seht es ein. Er hat mich zufällig auserwählt. Natürlich bin ich nicht der Drachenkrieger. Wem will ich was vormachen? Aber wer wird Teilung aufhalten? Er wird alles. Und jeden vernichten. Nein! Evakuiert das Tal! Ihr müsst die Dorfbewohner vor Teilungs Zorn beschützen! Was ist mit euch, Meister? Ich werde gegen ihn kämpfen. Was? Ich kann ihn lange genug aufhalten, damit alle anderen fliehen können. Aber Meister Shifu, er wird euch umbringen. Dann habe ich endlich für meinen Fehler bezahlt. Hört mir alle zu. Die Zeit ist gekommen, dass ihr eure Reise ohne mich fortsetzt. Ich bin sehr stolz, euer Meister gewesen zu sein. Die furiosen fünf helfen den Dorfbewohnern, sich zu verstecken und in Sicherheit zu bringen. Komm, mein Kleiner. Wir suchen deine Mama. Viper, trommel die Bauern im Süden zusammen. Mantis, die aus dem Norden. Po steht ein bisschen verloren herum. Sieh mal, da ist der Drachenkrieger. Traurig geht er zum Haus seines Vaters. Der rollt gerade sein Hab und Gut auf einem Leiterwagen ins Freie. Hallo, Dad. Po! Schön, dass du wieder da bist, Junge. Schön, wieder da zu sein. Dann los, Po! Mit hängenden Schultern schiebt Po den Wagen neben seinem Vater her. Ach, Po, es tut mir leid, dass das nicht so geklappt hat. Es sollte wohl einfach nicht sein. Po, ich glaube, es ist an der Zeit, dir etwas zu sagen, was ich dir schon längst hätte sagen sollen. Okay. Es geht um die geheime Zutat meiner Geheimzutatensuppe. Oh. Komm mal her, hör zu. Also die geheime Zutat ist... nichts. Hä? Ja, richtig gehört. Nichts. Es gibt überhaupt keine geheime Zutat. Warte, Moment. Das ist einfach nur stinknormale Nudelsuppe? Du gibst nicht irgendeine Spezialsoße dazu oder sowas? Das ist gar nicht nötig. Damit etwas was Besonderes wird, muss man nur glauben, dass es besonders ist. Jetzt wird Po einiges klar. Natürlich, das ist es. Das ist auch das Geheimnis der Drachenrolle. Es gibt überhaupt keine geheime Zutat. Vor dem Jadepalast wartet Shifu auf seinen Ziehsohn. Er wirkt ganz ruhig und gelassen. Aber das ist nur äußerlich. Da steht Tai Lung plötzlich vor ihm. Ich bin heimgekehrt, Meister. Das ist nicht mehr dein Heim und ich bin auch nicht mehr dein Meister. Oh ja, ihr habt einen neuen Favoriten. Also wo ist dieser? Po. Habe ich ihn etwa verjagt? Das ist ein Kampf zwischen dir und mir. So soll es also sein. Ja, so muss es sein. Tai Lung springt hoch, landet und der Boden unter seinen Füßen reißt auf. Ein riesiger Felsbrocken löst sich. Tai Lung schleudert ihn auf Shifu, doch der zerschlägt ihn mit einem Hieb. Aus der Staubwolke schießt Tai Lung heran und versetzt seinem alten Lehrer solch einen Schlag gegen die Brust, dass Shifu in die Halle der Helden geschleudert wird. Benommen liegt er am Boden und Tai Lung schaut mit zusammengekniffenen Augen auf ihn herab. Ich musste 20 Jahre lang im Gefängnis verrotten, nur wegen eurer Schwäche. Seinem Meister gehorchen ist keine Schwäche. Ihr wusstet, dass ich der Drachenkrieger bin. Shifu steht auf. Wütend starrt er seinem Gegner ins Gesicht. Es war dir nicht bestimmt, der Drachenkrieger zu sein. Das war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Wer hat in mir diese Träume erweckt? Wer hat mit mir trainiert, bis meine Knochen brachen? Wer hat mir mein Schicksal verwehrt? Wieder überwältigt Tai Lung seinen Lehrer, presst ihn zu Boden und drückt ihm mit Oogways Stock den Hals zu. Gebt mir die Schriftrolle, ehrwürdig sterben! Der Stock bricht. Shifu kann sich befreien und in atemberaubendem Tempo schlagen die beiden aufeinander ein. Was ich getan habe ich getan, um euch mit Stolz zu erfüllen. Sagt mir, wie stolz ihr seid, Shifu. Sagt es mir. Sagt es mir. Wieder geht der Meister zu Boden. Sein Schüler ist einfach der Stärkere. Ich war immer stolz auf dich. Schon seit dem ersten Augenblick war ich stolz auf dich. Und es war mein Stolz, der mich geblendet hat. Ich hab dich zu sehr geliebt, um zu erkennen, was aus dir geworden ist. Was ich aus dir schließlich gemacht habe. Es tut mir leid. Ich will nicht eure Entschuldigung. Ich will meine Schriftrolle. Tai Lung blickt hinauf in die Kuppel. Was? Wo ist sie? Wutentbrannt stürzt sich Tai Lung auf Shifu, packt ihn am Hals und hebt ihn hoch. Der Drachenkrieger hat die Schriftrolle schon längst ans andere Ende Chinas gebracht. Du wirst sie niemals zu Gesicht bekommen, Tai Lung. Hey! Po steht ziemlich atemlos in der offenen Tür des Palastes. Diese Stufen. Wer bist du? Kumpel, ich bin der Drachenkrieger. Du? Er? Das ist ein Panda. Du bist ein Panda. Was willst du machen, mein Großer? Dich auf mich draufsetzen? Keine schlechte Idee. Nein, ich versuch's mal damit. Er wedelt mit der Drachenrolle. Willst du sie? Und lockt Tai Lung so von Shifu weg. Hinaus ins Freie. Dann hol sie dir. Tai Lung springt und hat die Rolle. Endlich! Bevor er sie öffnen kann, hat Po sie wieder zurück. Was beide überrascht. Klar, dass sich Tai Lung gleich wieder auf Po stürzt. Po stolpert, reißt seinen Gegner mit sich und in einem Knäuel purzeln die beiden die vielen Stufen zum Tal hinunter. Was für Tai Lung deutlich schmerzhafter ist als für Po. Er hat kein Fettpolster. Und der Panda ist schwer, so dass Tai Lung, wenn er unter Po landet, doppelt bestraft wird. Endlich kommen die beiden unten im Tal an. Leider verliert Po dabei die Rolle. Tai Lung schnappt sie sich. Er ist halt schneller. Aber Po ist gewitzt. Mit einem Lasso holt er sich die Beute zurück. Da trifft ihn ein harter Schlag. Po fliegt in hohem Bogen in ein Bambuswäldchen. Auf Bambusstelzen kommt er wieder raus. Die Rolle liegt zwischen den beiden auf dem Dorfplatz. Tai Lung saust los, greift nach der Rolle, doch Po kickt sie mit den Stelzen weg. So wie beim Essstäbchentraining. Tai Lung rennt und rennt, kriegt die Rolle aber nicht. Sie flutscht in hohem Bogen in die Luft und landet auf einem Dach. Po stellt sich einfach vor, die Rolle sei ein Keks. Er klettert senkrecht die Wand hinauf. Die Schriftrolle hat ihm Macht verliehen. Nein! Tai Lung schlägt gegen die Hauswand. Das Gebäude stürzt ein. Die Drachenrolle fliegt in den Himmel hinauf. Po springt und fängt sie in der Luft. Doch Tai Lung ist ihm gefolgt. Mit einem gewaltigen Hieb schmettert er den Drachenkrieger in den Boden. Die Rolle gleitet ihm aus den Fingern. Tai Lung hebt sie auf. Po kann nichts dagegen tun. Endlich! Oh ja. Die Macht der Drachenrolle gehört jetzt mir! Da steht gar nichts! Mühsam kommt der Panda-Bär wieder auf die Beine. Ist schon okay, ich hab's auch nicht gleich kapiert. Was? Es gibt keine geheime Zutat. Es kommt nur auf dich an. Das versteht Tai Lung nicht. Er fühlt sich hintergangen und drischt auf Po ein. Aber Fell und Fett schützen den Panda. Ich mach mir die Hose. Der Drachenkrieger hat die Weisheit der Drachenrolle verstanden. Er fühlt sich leicht und unbeschwert. Er schnappt sich Tylons Schwanz, lässt den Leoparden Seil springen und hat seinen Spaß. Das macht Tylung noch wütender. Mit einem gewaltigen Satz springt er gegen Po. Der kippt nach hinten, wie das Stehaufmännchen in der Trainingshalle, schnellt vor und katapultiert Tylung hoch in die Luft. So hoch, dass seine Landung auch im Boden endet. Du kannst mich nicht besiegen. Du bist nur ein dicker, fetter Panda. Ich bin kein dicker, fetter Panda. Ich bin der dicke, fette Panda. Po umfasst Tylungs Finger. Der Wuxi-Fingergriff. Oh, du kennst diesen Griff. Du blöffst. Den hat Shifu dich nicht gelehrt. Nö. Bin selbst draufgekommen. Skadoosh. Tylung verschwindet in einer gewaltigen Staubwolke. Neugierig kommen die Dorfbewohner aus ihren Verstecken. Seht! Da tritt eine große, dunkle Gestalt aus dem wirbelnden Staub. Der Drachenkrieger! Hey, das ist mein Sohn! Dieser große, knuddelige Kung-Fu-Krieger ist mein Sohn! Ja, es ist Po, der Panda-Bär. Danke, Dad. Auch die furiosen Fünf kommen und verneigen sich ehrfürchtig vor Po. Meister. Meister. Meister? Meister Shifu! Sofort rennt Po los, all die Stufen hinauf zum Jadepalast. In der Halle der Helden neben dem Mondbecken findet er Meister Shifu. Er liegt reglos auf dem Boden. Meister! Shifu, geht es euch gut? Po, du lebst. Oder sind wir beide tot? Nein, Meister, ich bin nicht tot. Ich habe Tylung besiegt. Wirklich? Wow! Genau wie Ugwe es vorher gesagt hat. Du bist der Drachenkrieger. Du hast diesem Tal den Frieden gebracht. Und mir auch. Danke. Danke. Puh. Danke. Danke. Nein! Meister! Nein! Nicht sterben, Shifu! Bitte! Ich sterbe ja gar nicht, du Idiot! Drachen, Krieger. Ich habe nur meinen Frieden gefunden. Endlich. Oh, also, soll ich dann meinen Mund halten? Wenn du kannst. Erleichtert legt sich Po neben seinen Meister. Können wir jetzt endlich was essen? Ja,